Heute mit dem Radiomuseum. Der unbekannte Günther Eich. So, meine Damen und Herren, haben wir eine Reihe überschrieben, in der wir Ihnen in lockerer Folge Rundfunkarbeiten von Günther Eich vorstellen möchten, die trotz ihrer hörspielähnlichen Form nicht zum Repertoire oder zum klassischen Kanon des Hörspiels zählen. Sie sind auch, anders als die großen Hörspiele des wahrscheinlich bedeutendsten deutschen Funkautors, bislang nicht im Druck erschienen. Auf Anregung von Jürgen Eggebrecht, in den 50er Jahren Leiter des kulturellen Worts im NWDR und später NDR, schrieb Eich damals knapp 20 hörspielähnliche Bearbeitungen von klassischen Geschichten der Weltliteratur sowie aus Tausend und eine Nacht. Als erstes Stück entstand Die Nase nach der Erzählung von Nikolai Gogol, zum ersten und einzigen Mal gesendet am 17. Juni 1956. Unserer Wiederholung im Radiomuseum möchten wir die Rede vorausschicken, die Wolfgang Hildesheimer im April 1988 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach zur Eröffnung einer Ausstellung über Günther Eich gehalten hat. Sie trug den Titel »Akazien sind keine Akazien«. Akazien sind ohne Zeitbezug. Akazien sind soziologisch unerheblich. Akazien sind keine Akazien. An diesem Dreizeiler von Günter Eich, betitelt Zwischenbilanz für bedauernswerte Bäume, ist eine Zeile falsch, nämlich die letzte. Akazien sind nicht zuletzt deshalb Akazien, weil sie wie alle Bäume ohne Zeitbezug und soziologisch unerheblich sind. Wäre es nicht so, so wären sie keine Bäume. Das wusste der Dichter so gut, wie wir es wissen, aber er bediente sich dieser gezielten Fehlinformation, die ja wohl bemerkt an die bedauernswerten Bäume gerichtet ist, um ein Jargon der 60er Jahre zu entlarven, der ihm tief zuwider war. Diese lapidare Parenthese des Affektes, das immer wiederkehrend über das Ziel hinausschießen, war dem späten Günther Eich zur Methode, wenn nicht gar zum Stilmittel geworden, das er virtuos handhabte, manchmal an der Grenze zum Trivialschock. Oft aber wurde ihm diese Parenthese zur beschwörenden Metapher, die, wie ich es sehe, ihre emphatische, mitunter kathartische Wirkung bis heute nicht verloren hat. Ja, sie erhält durch gewisse Tendenzen innerhalb der Postmoderne einen zusätzlichen Sinn als gleichsam vorweggenommene Parodie. Eich wollte in seinen kurzen Gedichten, die er bezeichnenderweise lange Gedichte nannte, das Verkommen, ja das Zerfleddern der Sprache andeuten und das Ephemere, Nichtige, zu dessen Ausdruck sie außerhalb der Literatur diente. Er wollte aufdecken, dass und wie sehr die Dinge, die sie behandelt, verändert, dass sie die unbefugte Beschreibung der Wirklichkeit des Lebens durch Unbefugte ein Gifthauch sein kann, der seinen Gegenstand verwelken und verdorren lässt. Freilich meinte er damit nicht nur die Sprache, sondern vor allem die Sprecher, deren unfehlbarer Spiegel sie ist. Und hat er nicht recht gehabt? Eich hatte, wie ich ihn verstand und noch verstehe, in allen seinen Werken, aus denen das direkte Ich spricht, recht. Also in seiner Lyrik und in den kurzen Prosastücken, die er Maulwürfe nannte. Ein glücklich gewählter Oberbegriff, denn er bezeichnet die kleinen, runden, von unten aufgestoßenen Erhebungen des Flachen. Er hatte recht, weil er eine verlorene Position verteidigte, nämlich die Natürlichkeit in der Natur, zu der nicht zuletzt, aber auch nicht an exponiert hervorragende Stelle, auch der Mensch gehört. Man ist das an Gustav Mahler erinnert, der in seiner dritten Symphonie die ganze Welt ausdrücken wollte, unter anderem Geschöpfen und Gewächsen, auch den Menschen. Liebe Ilse, liebe Mimi, lieber Clemens, meine Damen und Herren, ich muss um Verständnis dafür bitten, dass ich, indem ich hier über den späten Günther Eich spreche, auch über mich selbst spreche. Ich muss es tun. Ich tue es nicht gern und ich habe es auch bisher noch niemals getan. Ich muss es tun, um eine subjektive Perspektive zu erklären, denn eine ähnliche Affinität mit einem Menschen, eine ähnliche Übereinstimmung in den entscheidenden Sichten des Lebens und dessen, was ihm Wert gibt, hatte ich zuvor niemals erfahren. Obgleich er wahrscheinlich ältere, vielleicht auch intimere Freunde hatte und mancher unter ihnen sein mag, der ihn besser kannte als ich, war Günther Eich ein Teil von mir, jener Teil nämlich, der das wachsende, sich potenzierende Entsetzen vor den tödlichen Neuerungen des Lebens immer wieder aufs Neue erfährt und dem es sich als Agens des kreativen Willen aufzwängt, als niemals nachlassende Trauerarbeit, die aber immer wieder scheitert, weil neue, unerahnte Erfahrung dazukommt. Aber während ich aufgab und sich meine Arbeit als Kontrapunkt der Verdrängung von der Gegenwart abstieß und wegbewegte, stellte Günther sich diesem Verfolgtsein und wurde zunehmend von Vergangenheiten eingeholt, die sich in seinen Worten in die Gegenwart eindrängten und sich schließlich bis zur Unerträglichkeit durchdrangen. So heißt es in seinem Versuch eines Requiems zwischen zwei Leerzeilen in bestürzend unsublimierter Deutlichkeit: Ich schäme mich, dass ich es ertrage, zu leben. Gemeinsam ist also das Nein als Fundament also aller Verarbeitung des Erfahrens. Wir haben niemals über Schopenhauer gesprochen. Er war nicht der Einzige, dessen Name nicht fiel. Es fielen selten Namen, auch fanden wir, dass viele Namen beim Fallen zerbrechen sollten. Aber Schopenhauers Nein war das unsere. Die unerbittliche und unabänderliche, grausame Ordnung der Welt, die Erkenntnis des ewigen, unabwendbaren Leidens trotz der überwältigenden Gegenwärtigkeit des grandiosen Scheines, dem Günther so verfallen war wie ich. Niemand hat sie überzeugender ausdrücken können als der frühe Günther Eich. Wind, wenn die fernen Gewitter erlahmen, der die Äste der Kiefern reibt. Wind, der mir den Löwenzahnsamen durch die Ritze der Balken treibt, der mir die Leere im Fensterrahmen mit flüchtigen Schwalbenflügeln beschreibt. Sage, von welchen verwehenden Namen dir im Hauch ein Widerhall bleibt. Dieses ahnende Gefühl von Verlust war in Eich nicht nur von früh auf omnipräsent, es war vielmehr der Generalbass in der Partitur seines Werkes, wechselnd allerdings in der Instrumentation. Die aufsaugend sinnliche Wahrnehmung der Natur mit all ihren Mikrokosmen entwickelte sich von Anfang an gleichzeitig mit und kontrapunktisch zu der Erkenntnis ihres Täuschungscharakters. Denn in dieser Natur macht sich ein einziges, nicht ausschließlich animalisches Wesen breit, das sie stört und vernichtet, der Mensch. Also gerade der, der als einziger ihre Ordnung und Harmonie erkennt und besingt und sie alsbald notwendigerweise zum Gemeinplatz macht. Somit Günther Eichs zynische Parenthese auslöst. Und wenn ihr von unberührter Natur sprecht, lasst mich bitte aus, mir ist die Berührte lieber. Es geht ihm also gegen jene, die mit den Phänomenen Handel treiben und die Natur vermarkten, um als ihre Verfechter zu gelten, auf deren Seite er nicht stehen will. Als ich ihm erzählte, dass um mein Haus in Urbino die ganze Nacht Nachtigallen schlagen, fragte er, ob das erträglich sei, was bedeutete, dass er lieber auf diese Art archaische Relikte verzichten würde, da sie eigentlich nur eine Persiflage auf Zeiten sei, in denen Nachtigallen zum natürlichen Inventar der Nacht gehörten und man sich nicht fragen musste, mit wem man den Genuss teilte. Günther Eichs Heimat war der schmale Streifen zwischen Trauer und Verzweiflung. Hier stand er erschreckend nah am Abgrund, den er immer vor Augen hatte, und er richtete sich schließlich und systematisch einen metaphorischen Raum von Komik. Wohlgemerkt, ich sage nicht Humor, denn dieses Wort ist ebenso verkommen wie die unberührte Natur. Hier trafen wir uns und außer gegenseitiger, oft akribischer und manchmal lektoraler Kritik ist denn auch selten ein ernstes Wort über unsere Lippen gekommen. Das Leben wurde umschrieben und mitunter waren Art und Qualität der Umschreibungen und ihrer Varianten unser Thema. Eichs Einstellung zu seiner Mitwelt äußert sich denn auch nicht zuletzt, das heißt zeitlich in der Tat zuletzt, im mutwilligen Abgreifen des bereits Abgegriffenen, wobei ungeahnte neue Konturen entstanden, die er absichtsvoll und maliziös zu Karlauern formte. Er nennt den Karlauer eine Möglichkeit, die Welt zu begreifen, vielleicht die einzige, anspruchslos und lila. Ihm widmet er denn auch einen Maulwurf, der beginnt: Die Etymologie hat nachgewiesen, dass Karlauer nicht aus Karlau stammen, sie stammen aus Luckau. Ich weiß es, ich bin im Grenzgebiet beider Kreise aufgewachsen. Luckau hat eine Strafanstalt, Karlau hat gar nichts. Die Deutlichkeit der Maulwürfe liegt im Unausgesprochenen, in der Implikation, sie sind gleichnishaft zu verstehen, entweder wortsinngemäß oder klanglich rhythmisch. Der Maulwurf, ein Postfach, beginnt: Ich habe keine Wohnung, nur ein Postfach. Besuch mich da. Diese Einladung wird kurz darauf dringlicher wiederholt: Besuch mich da, dort und überall. Wir sehen, Götz von Berlichingen lässt grüßen. Und später noch erklingt die Einladung nur noch aus unbestimmter Ferne, trunken und rauschhaft: Besuch mich, mein Kater, zwischen zwei Baldriantropfen. Diese versteckten Subversionen für Altersheiterkeit zu halten, wäre ein kapitales Missverständnis, freilich eines, an dem er seine Freude gehabt hätte. Eich starb unversöhnt mit der Erde und ihren Bewohnern, mit der Schöpfung und der zunehmenden Zahl ihrer Zerstörer. In dem Gedicht Ende August heißt es: Manchmal weiß ich, dass Gott am meisten sich sorgt um das Dasein der Schnecke. Ihr baut er ein Haus, uns aber liebt er nicht. Mit Recht möchte man hinzufügen, und wer weiß, vielleicht hätte Günther es heute, da alle seine Befürchtungen allmählich eintreffen, auch gesagt. Vor kurzem las ich, dass der Satz „Der liebe Gott steckt im Detail“, in meiner Sicht eine ästhetische Zumutung, nicht aus der Kunstgeschichte stamme, dass er nicht von Gombrich oder Panofsky, sondern von Flaubert sei, aber vielleicht hätte der ihn auch nur übernommen. Ich habe über die Anwendbarkeit nachgedacht und dann las ich in eben jenem Gedicht Ende August den letzten Satz: Wie nah bist du Unsterblichkeit im Fledermausflügel, im Scheinwerferaugenpaar, das den Hügel herab sich naht. Die Evokation von Unsterblichkeit ist hier nicht ohne gezieltes Pathos, das er später mied und doch immer mythisch anklingen ließ, um ein Bild des Leidens systematisch aufzubauen. Jekur. Jekur, die Leber, ein Wort, das im Litauischen Furore macht. Auch aus dem Albanischen kann man Erkenntnisse gewinnen, die man nicht mehr los wird, wie gerne man auch möchte. Jekur, die Leber, das nimmt sich leicht mit auf kleinere und größere Reisen. Zornige Privatdozenten beeilen sich zuzustimmen und nehmen Platz neben dem Fahrer ohne Verkehrsbedenken. Keltologen und Iranisten kann man unter dem gleichen Hut zu Fall bringen. Es ist ein Strohhut, der auch im Regen tragbar ist. Ja, er wird für Monsune geradezu empfohlen. Das bedenken die meisten nicht. Jekur, die Leber, eine indogermanische Delikatesse, die einem die Zwiebel in die Augen treibt. Ich weiß Bescheid, ich saß im Hörsaal 13, der für gute 20 Sprachwissenschaftlerinnen reicht, allein. Hin und wieder ein Slawist, Kenner der eigentlichen Belgrader Weinkneipen. Jekur, die Leber, Sartre muss andere Wörter meinen. Bei Dante ist es selten, bei Wittgenstein fehlt es ganz. Nur Prometheus, aber von ihm ist bloß ein Schrei überliefert, der schwer einzuordnen ist. Dankeschön. Akazien sind keine Akazien. Sie hörten die Rede auf Günter Eich von Wolfgang Hildesheimer, gehalten am 19. April 1988 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Nun aber Günter Eichs Hörspielbearbeitung der Erzählung »Die Nase« von Nikolai Gogol aus dem Jahr 1956. Regie Heinrich Koch. Am 25. März spielte sich in Petersburg etwas überaus Befremdliches ab. Der am Himmelfahrtsprospekt wohnhafte Barbier Iwan Jakowlewitsch erwachte in aller Herrgottsfrühe davon, dass ihm der Duft heißen Brotes in die Nase stach. Sich halb im Bett aufrichtend, erspähte er, wie seine Ehefrau, eine ziemlich gewichtige Dame mit einem starken Hang zum Kaffee trinken, frisch gebackene Brote aus dem Ofen zog. Heute werde ich keinen Kaffee trinken, Praskowja Ossipowna. Ich ziehe heißes Brot mit Zwiebeln vor. In Wirklichkeit hätte er natürlich gerne das eine wie das andere gehabt. Doch wusste er aus Erfahrung, dass es völlig aussichtslos war, beides zu erlangen, da Praskowja Ossipowna solche ausschweifenden Gelüste nicht leiden konnte. Mag der Narr sein Brot haben, dachte sie, dann bleibt seine Kaffeeportion für mich übrig. Und sie warf einen Brotlaib auf den Tisch. Iwan Jakowlewitsch zog anstandshalber einen Frack über sein Nachthemd, schüttete sich, als er Platz genommen, ein wenig Salz auf die Tischplatte, richtete zwei Zwiebelköpfe her, griff zum Messer und machte sich mit bedeutsamer Miene daran, das Brot zu zerschneiden. Nachdem er es in zwei Hälften geteilt, schaute er ins Innere des Brotes hinein und gewahrte zu seinem Erstaunen mitten im Anschnitt ein weißliches Etwas. Er stocherte mit dem Messer vorsichtig daran herum und betastete es mit den Fingern. Es fühlte sich fest an. Was mochte es nur sein? Er bohrte seine Finger tiefer ins Brot, zog es an und hielt eine Nase in seiner Hand. Iwan Jakowlewitsch ließ die Arme sinken. Dann rieb er sich die Augen und betastete das Ding von neuem. Es war und blieb eine Nase. Und noch dazu eine, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Das ganze Gesicht des Iwan Jakowlewitsch war ein einziges Entsetzen. Doch was besagte dieses Entsetzen gegen die Empörung, die sich seiner Gattin bemächtigte? Wo hast du diese Nase abgeschnitten, Halunke? Bestie! Ich werde dich der Polizei anzeigen, du Raubmörder! Jetzt erkenne ich sie. Die Nase gehört dem Kollegienassessor Kowaljew, den ich mittwochs und samstags zu rasieren habe. Schon von drei Herren habe ich gehört, dass du ihnen beim Rasieren fast die Nasen ausgerissen hättest. Ich werde sie in einen Lappen einwickeln und in eine Ecke tun. Da kann sie so lange liegen bleiben, bis ich sie aus dem Hause schaffe. Wie? Ich soll gestatten, dass sich eine abgeschnittene Nase in meiner Wohnung herumtreibt? Du vertrockneter Zwieback, du! Verstehst weiter nichts, als mit dem Rasiermesser über den Streichriemen hin und her zu fahren. Und hast keine Ahnung von deinen Pflichten. Weiß der Teufel, wie das zugegangen sein mag. Du Saufaust, du! Ob ich gestern betrunken nach Hause gekommen bin oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß es bei Gott nicht mehr zu sagen. Soll ich es etwa deinetwegen mit der Polizei zu tun bekommen? Drecklappen, du! Holzklotz, hinaus mit der Nase! Hinaus, hinaus! Trag sie, wohin du willst! Auch nicht ein Hauch darf von ihr mehr zu riechen sein! Allen Anzeichen nach ist dies eine noch nie dagewesene Geschichte. Denn Brot, das ist etwas Gebackenes. Eine Nase aber ist ganz gewiss etwas anderes. Der Gedanke, die Polizei könnte die Nase bei ihm entdecken und ihn ihretwegen zur Verantwortung ziehen, raubte ihm alle Besinnung. Schon flimmerte ein roter Kragen mit Silbertressen vor seinen Augen. Schon glaubte er, einen Degen blitzen zu sehen, und er zitterte am ganzen Leibe. Doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als sein Unterzeug und seine Stiefel zusammenzusuchen, in seine Kleider zu schlüpfen und sich auf den Weg zu machen. Er wickelte die Nase in einen Lappen ein und begab sich, verfolgt von den Ermahnungen und Verwünschungen Praskowjas Ossipownas, auf die Straße hinaus. Er hatte sich vorgenommen, die Nase entweder unter den Eckstein am Haustor zu schieben oder sie wie unabsichtlich zu verlieren und dann rasch in eine Seitenstraße einzubiegen. Doch zu seinem Unglück stieß er immer wieder auf irgendwelche Bekannte, die ihn mit Fragen aufhielten, wie zum Beispiel, wohin denn so eilig? Oder wer soll denn schon so früh rasiert werden? So fand er keine Gelegenheit, seine Absicht auszuführen. Einmal hatte er die Nase bereits fallen lassen. Doch ein Wachmann wies schon von Ferne mit der Hellebarde darauf und rief, du hast da etwas verloren, heb es auf. Sodass Iwan Jakowlewitsch sie wieder zu sich nehmen und in die Tasche stecken musste. Er war der Verzweiflung nah, umso mehr, als sich der Verkehr auf den Straßen immer mehr belebte und schon viele Kaufläden und Magazine aufgemacht wurden. Endlich beschloss er, zur Isaaksbrücke zu gehen. Vielleicht, dass es ihm dort glücken würde, das verhängnisvolle Päckchen in die Neva zu werfen. Hier müssen wir um Entschuldigung bitten, dass wir dem Hörer bisher noch nichts Näheres über Iwan Jakowlewitsch, einen in mancherlei Hinsicht sehr achtbaren Mann, mitgeteilt haben. Wie jeder ordentliche russische Handwerker war Iwan Jakowlewitsch ein schrecklicher Säufer. Und wenn er auch täglich fremde Wangen und Lippen rasierte, so waren doch seine eigenen immer unrasiert. Sein Frack, den er in Ausübung seines Berufes trug, war scheckig. Das heißt, eigentlich war er schwarz. Doch über und über mit braun, gelben und grauen Flecken bedeckt. Anstelle der drei Frackknöpfe waren nur noch heraushängende Fäden zu sehen. Man hätte Iwan Jakowlewitsch einen ausgesprochenen Zyniker nennen können. Wenn der Kollegienassessor Kowaljew beim Rasieren zuweilen zu sagen beliebte, deine Hände stinken aber auch immer, Iwan Jakowlewitsch, so pflegte dieser ruhig zurückzufragen, wonach stinken sie denn? Worauf der Kollegienassessor erwiderte, das weiß ich nicht, mein Freund, aber sie stinken. Dann nahm Iwan Jakowlewitsch eine Prise und seifte ihn dafür an den Wangen, unter der Nase, ja selbst hinter den Ohren und unter dem Kinn, mit einem Wort, wo er nur Lust hatte, ein. Dieser ehrenwerte Bürger stand also auf der Isaaksbrücke, sah sich zuerst vorsichtig nach allen Seiten um, beugte sich über das Geländer, wie um zu beobachten, ob viele Fische unter dem Brückenbogen hindurch schwämmen, und warf heimlich den Lappen mit der Nase in den Fluss. Ihm war zumute, als wäre ihm eine viel hundertpfündige Last vom Herzen gefallen. Ja, er lächelte sogar. Anstatt Beamten Bärte rasieren zu gehen, dachte er, ein nahegelegenes Etablissement aufzusuchen, dessen Schild Speisen und Tee verhieß, und sich an einem Glas Punsch zu erquicken. Schon lenkte er seine Schritte dorthin, als er plötzlich am Ende der Brücke einen Polizeibeamten von einschüchterndem Aussehen mit einem breiten Backenbart, einem Dreispitz und einem Degen erblickte. Er erstarb. Der Polizeibeamte aber winkte ihm mit dem Finger. Komm mal ein bisschen her, mein Lieber. Ergebensten Gruß, euer Hochwohlgeboren. Nichts davon Hochwohlgeboren. Aber sag mir mal, was du dort auf der Brücke gemacht hast. Bei Gott, gnädiger Herr, ich wollte gerade meinen Kunden aufsuchen. Und blieb nur einen Augenblick stehen, um zu sehen, wie schnell die Strömung geht. Schwindel. Nichts als Schwindel. Also so kannst du dich nicht herauswinden. Antworte mir vernünftig. Ich bin bereit, euer Gnaden zweimal, ja sogar dreimal in der Woche ohne alles Weitere zu rasieren. Nein, mein Freundchen, das ist Unsinn. Ich werde schon von drei Barbieren rasiert, die sich eine Ehre daraus machen. Nun sag mir endlich, was du auf der Brücke gemacht hast. Iwan Jakowlewitsch erbleichte. Doch in diesem Augenblick hüllen sich die Ereignisse auf der Isaaksbrücke in einen so dichten Nebel ein, dass nichts von dem bekannt geworden ist, was weiter erfolgte. Sprechen wir deshalb lieber von dem Kollegienassessor Kowaljew. Dieser erwachte zu einer ziemlich frühen Morgenstunde und machte mit den Lippen brrr, was er bei jedem Erwachen zu tun pflegte, ohne dass er einen Grund dafür hätte angeben können. Er reckte sich und befahl ihm, einen kleinen auf dem Tisch stehenden Spiegel zu reichen, denn er wollte das Pustelchen betrachten, das gestern Abend seiner Nase entsprossen war. Zu seinem größten Erstaunen musste er indessen feststellen, dass sein Gesicht dort, wo sich sonst seine Nase befunden, eine vollkommen glatte Fläche aufwies. Erschrocken rief er nach Wasser und rieb sich mit einem feuchten Handtuch die Augen. Doch es blieb dabei. Die Nase war fort. Er betastete sich und kniff sich in die Haut, um sich zu überzeugen, dass er wache. Nein, er schien wirklich nicht zu schlafen. Er sprang aus dem Bett und schüttelte sich. Doch die Nase war immer noch nicht vorhanden. Da befahl er, dass man ihm sofort seine Kleider reiche, zog sich an und eilte spornstreichs zum Oberpolizeimeister. Es ist nötig, dass wir an dieser Stelle einige Mitteilungen über Kowaljew nachholen, damit der Hörer über diesen Kollegienassessor im Bilde sei. Kollegienassessoren, die aufgrund von wissenschaftlichen Prüfungen ernannt werden, sind in keiner Weise mit jenen zu vergleichen, die im Kaukasus zu diesem Range befördert worden sind. Das sind zwei ganz verschiedene Arten von Kollegienassessoren. Doch Russland ist ein wunderliches Land. Sagst du etwas über irgendeinen Kollegienassessor, so beziehen es alle Kollegien-Assessoren von Riga bis Kamtschatka auf ihre eigene Person. Und das Gleiche gilt für alle übrigen Beamtenkategorien und Titel. Kowaljew war also ein kaukasischer Kollegien-Assessor. Und da er diesen Rang erst seit 2 Jahren bekleidete, so konnte er ihn auch nicht eine Minute außer Acht lassen. Um sich noch mehr Ansehen und Gewicht zu verschaffen, ließ er sich niemals einfach Kollegien-Assessor, sondern immer Major titulieren. Auch wir wollen daher unseren Assessor fortab Major heißen. Major Kowaljew also hatte die Gewohnheit, jeden Tag auf dem Newski-Prospekt herumzuflanieren. Der Kragen seines Vorhemdes war immer blütenweiß und frisch gestärkt. Sein Backenbart war von jenem Schnitt, wie er von Gouvernements- und Kreisgeometern, Architekten, Regimentsärzten, mittleren bis höheren Beamten und überhaupt von allen jenen Persönlichkeiten bevorzugt wird, die volle rosige Wangen haben und ausgezeichnet Bridge zu spielen verstehen. Er reichte von den Schläfen bis zur Mitte der Wange herab und lief in einer geraden Linie bis zur Nase hin. Major Kowaljew war aus geschäftlichen Gründen nach Petersburg gekommen. Das heißt, um sich eine seinem Rang entsprechende offizielle Stellung zu ergattern. Womöglich die eines Vizegouverneurs. Andernfalls die eines Exekutors in irgendeinem ansehnlichen Departement. Im Übrigen war er auch nicht abgeneigt, sich zu verheiraten. Natürlich nur, wenn seine Braut ihm ein Kapital von mindestens 200.000 Rubel in die Ehe bringen würde. Die Hörer können jetzt also selbst beurteilen, in welcher Lage sich unser Major befand, als er die Entdeckung machte, dass sein Gesicht anstatt seiner bisherigen, gar nicht unschönen und regelmäßigen Nase nur noch eine blödsinnige, vollkommen ebene, glatte Fläche zeigte. Um das Unglück vollzumachen, war auf der ganzen Straße auch nicht ein Droschkenkutscher zu erblicken, sodass er zu Fuß gehen musste. In seinen Mantel gehüllt, presste er ein Taschentuch vor das Gesicht, als habe er Nasenbluten. Vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Es kann ja gar nicht sein, dass ich so mir nichts, dir nichts meine Nase verloren habe, dachte er und betrat eine kleine Konditorei, um sich von Neuem im Spiegel zu betrachten. Glücklicherweise war die Konditorei leer. Nur einige aufwachte Jungen fegten das Zimmer aus und stellten die Stühle zurecht. Auf den Tischen lagen noch die kaffeebefleckten gestrigen Zeitungen herum. Zaghaft näherte sich Kowaljew einem Wandspiegel und schaute hinein. Weiß der Teufel, was für eine Schweinerei das ist. Wenn sich wenigstens irgendetwas dort befände, wo einmal meine Nase gesessen hat. Aber nichts. Rein gar nichts. Sich ärgerlich auf die Lippen beißend, verließ er die Konditorei und beschloss, ganz gegen seine Gewohnheit, niemanden anzuschauen und keinem zuzulächeln. Doch plötzlich blieb er wie angewurzelt vor seinem Haustor stehen. Vor seinen Augen spielte sich etwas Unerklärliches ab. An der Einfahrt hielt eine Kalesche. Die Wagentür öffnete sich, ein uniformierter Herr sprang gebückt heraus und lief eilig die Treppe hinauf. Wie groß war der Schrecken und die Betroffenheit Kowaljews, als er erkannte, dass dieser Herr seine eigene Nase war. Dieser unwahrscheinliche Anblick machte, dass alles vor seinen Augen zu kreiseln begann. Er fühlte, dass er sich kaum mehr auf seinen Beinen zu halten vermochte, entschloss sich aber, was auch geschehen möge, auszuharren, bis dieser Herr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte und bebte am ganzen Körper wie im Fieber. Nach 2 Minuten trat die Nase in goldgestickter, mit einem hohen Stehkragen versehener Uniform, sämisch-ledernen Hosen an den Beinen, einem Degen an der Seite, wirklich wieder auf die Straße. Ihr Federhut ließ darauf schließen, dass sie sich im Range eines Staatsrates befand. Allem Anschein nach machte sie Antrittsvisiten. Sie sah sich nach beiden Seiten um, schrie dem Kutscher zu, weiter, setzte sich in die Kalesche und fuhr davon. Der arme Kowaljew war nahe daran, seinen Verstand zu verlieren. Er wusste nicht, was er von diesem ungereimten Vorkommnis halten sollte. Wie konnte es möglich sein, dass seine eigene Nase, die er noch gestern mitten im Gesicht getragen und die weder zu gehen noch zu fahren verstand, heute in einer Uniform stak und in der Stadt herumfuhr? Er lief hinter der Kalesche her, die zum Glück nicht weit gefahren war und vor einem Warenhaus Halt gemacht hatte. Er hastete auf sie zu und drängte sich durch eine Schar von alten Bettelweibern hindurch. Kowaljew fühlte sich so aufgeregt und missmutig, dass er sich zu nichts entschließen konnte und mit seinen Augen in allen Ecken nach dem Herrn in Uniform suchte. Endlich sah er ihn vor einem Schaufenster stehen. Die Nase hielt das Gesicht ganz in ihrem hohen Stehkragen versteckt und schien in die Betrachtung der Auslagen versunken. »Wie spreche ich sie nur an?« dachte Kowaljew. »Die Uniform, der Federhut, kurz alles, deutete auf einen Staatsrat. Weiß der Teufel, wie ich es anstellen soll?« Schließlich trat er dicht an sie heran, überwand hüstelnd seine Verlegenheit und sagte: »Sehr verehrter Herr, sehr verehrter Herr.« »Was, beliebt?« »Es kommt mir seltsam vor, sehr verehrter Herr. Mir scheint, eigentlich sollten Sie ja selber wissen, wo Sie eigentlich hingehören. Und plötzlich finde ich Sie hier. Wie kommt das? Sie müssen mir doch zugeben...« »Entschuldigen Sie, doch ich kann mir nicht zusammenreimen, wovon Sie zu sprechen belieben. Erklären Sie sich deutlicher.« »Natürlich. Ich, im Übrigen bin ich Major. Sie müssen mir zugeben, dass es sich für mich nicht gehört, so ohne Nase herumzulaufen. Irgend so eine Apfelhändlerin auf der Himmelfahrtsbrücke mag meinetwegen ohne Nase dasitzen dürfen. Aber ein Mensch mit Aussichten wie ich, ich verkehre in sehr guten Häusern und gehe mit Damen um. Zum Beispiel mit der Staatsrätin Schächter-Dürrer und mit anderen. Urteilen Sie doch selbst. Ich weiß nicht, sehr verehrter Herr, wieso Sie, entschuldigen Sie bitte, doch wenn man diese Angelegenheit vom Standpunkte der Pflicht und der Ehre betrachtet, so müssen Sie selber begreifen. Ich begreife nicht das Geringste. Drücken Sie sich verständlich aus. Sehr verehrter Herr, ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte auffassen soll. Die Sache liegt doch klar auf der Hand. Oder beabsichtigen Sie wirklich zu leugnen? Sie sind doch meine Nase, mein Herr, meine eigene Nase. Sie irren sich, Verehrtester. Ich bin ich selbst. Außerdem kann es zwischen uns gar keine näheren Beziehungen geben, denn Ihren Uniformknöpfen nachzuurteilen, dienen Sie in einem anderen Departement als ich. Die Nase wandte sich von Kowaljew ab und dieser geriet in völlige Verwirrung. Er wusste nicht, was er tun, geschweige denn, was er denken sollte. Gerade in diesem Augenblick vernahm er das angenehme Rascheln eines Frauenrockes. Eine ganz in Spitzen gehüllte ältere Dame kam daher und mit ihr einen hellen Strohhut auf dem Kopf in einem weißen Kleide, unter dem sich ihre gut gewachsene Gestalt anmutig abzeichnete, eine weitaus jüngere. Kowaljew trat näher heran, zupfte den Batistkragen seines Vorhemdes zurecht und wendete liebenswürdig nach allen Seiten lächelnd seine Aufmerksamkeit der schlanken Dame zu, die einem Frühlingsblümchen gleich leicht ihren Kopf neigte und das weiße Händchen mit den fast durchsichtigen Fingern an die Stirn führte. Das Lächeln Kowaljews verbreiterte sich zusehends, doch plötzlich zuckte er wie verbrannt zusammen. Ihm war wieder eingefallen, dass sich statt der Nase ein glattes Nichts in seinem Gesicht befand. Er kehrte sich um und wollte dem Herrn in Uniform ins Gesicht hinein wiederholen, dass er sich nur als Staatsrat aufspiele, dass er ein bloßer Schelm und Betrüger und im Übrigen nichts anderes sei als seine, Kowaljews eigene Nase. Doch von der Nase war nichts mehr zu erblicken. Es war ihr gelungen, davonzufahren. Wahrscheinlich setzte sie ihre Visiten fort. Das brachte Kowaljew zur Verzweiflung. Er machte einige Schritte rückwärts und blieb für einen Augenblick unter einer Kolonnade stehen, um Ausschau zu halten, ob er nicht doch noch irgendwo die entschlüpfte Nase entdecken könnte. Er erinnerte sich gut an den Federhut und an die Goldstickerei auf der Uniform, doch er hatte weder auf den Mantel, noch auf die Farbe der Kutsche, noch auf die Pferde geachtet, ja nicht einmal darauf, ob ein Lakai hinten auf dem Wagen gesessen und in welcher Livree. Auch fuhren jetzt so viele Kutschen in beiden Richtungen über die Straße und jagten in solcher Geschwindigkeit dahin, dass man sie nur schwer voneinander unterscheiden konnte. Selbst wenn er den gesuchten Wagen irgendwo erkannt hätte, wie sollte er ihn anhalten? Da kam ihm der Gedanke, dass es in seiner Lage am besten war, sich der Hilfe der Polizeiverwaltung zu versichern. Nicht, weil diese Angelegenheit ihr unmittelbar unterstand, sondern weil ihre Anordnungen rascher ausgeführt werden konnten als die der anderen Behörden. Sich an die Vorgesetzten jenes Amtes zu wenden, bei dem die Nase zu dienen vorgegeben hatte, war sinnlos. Denn aus den Antworten des vermeintlichen Staatsrates war deutlich zu ersehen gewesen, dass es für diesen Menschen nichts Heiliges mehr gab und dass er von Neuem lügen würde, so wie er eben erst gelogen hatte, als er versicherte, Kowaljew überhaupt nicht zu kennen. Schon wollte Kowaljew sich zur Polizeiverwaltung fahren lassen, als es ihm durch den Kopf ging, dieser Betrüger und Halunke, der sich gleich bei der ersten Begegnung so gewissenlos benommen hatte, könnte irgendeine Gelegenheit benutzen, aus der Stadt zu entwischen. Und dann würden alle Nachforschungen vergeblich sein oder sich, was Gott verhüten möge, über einen ganzen Monat hinziehen. Da endlich schien der Himmel Kowaljew zu erleuchten. Er beschloss, sich geradeswegs in die Zeitungsexpedition zu begeben und die ganze Angelegenheit mit einer ausführlichen Beschreibung des Übeltäters rechtzeitig bekannt zu machen, sodass jeder, der ihm begegnete, ihn sofort zu Kowaljew führen oder doch wenigstens die Wohnung des Schurken feststellen könnte. Wer nimmt hier Anzeigen entgegen? Ergebenster Diener. Ich bitte Sie, mir ist da ein Betrug. Das heißt, man hat mir einen Schurkenstreich gespielt, und ich kann bis jetzt noch nicht dahinter kommen, wieso. Ich möchte Sie daher bitten, in Ihrer Zeitung eine Bekanntmachung einzurücken, dass derjenige, der mir diesen Schuft ausliefert, eine namhafte Belohnung von mir erhält. Darf ich um Ihren werten Namen bitten? Wozu? Der tut nichts zur Sache, ich möchte ihn nicht nennen. Ich habe viele Bekannte. Frau Staatsrat Schechtajowa, Frau Stabskapitän Pelageja Grigorjewna Padotschina und so weiter. Denen würde das ja sofort, oh Gott bewahre, zu Ohren kommen. Schreiben Sie einfach einen Kollegien-Assessor oder noch besser ein Herr im Majorsrang. Ja, und wie verhält sich das nun? War der Übeltäter Ihr Diener? Mein Diener? Woher denn? Das wäre ja schließlich kein so großes Verbrechen. Nein, nein. Meine Nase ist mir davon gelaufen. Das ist ein merkwürdiger Familienname. Und um welche Summe hat Sie nun dieser Herr Nasow betrogen? Nase, nicht Nasow. Sie haben mich falsch verstanden. Meine Nase, meine eigene Nase ist mir spurlos abhanden gekommen, als hätte mich der Teufel selber zum Besten haben wollen. Das heißt, ja, wieso denn abhanden gekommen? Ich kann Sie nicht so recht verstehen. Aber das ist es ja gerade. Ich kann es selber nicht verstehen, auf welche Weise ich Sie verloren habe. Nichtsdestoweniger ist es eine Tatsache. dass sie jetzt in der Stadt herumfährt und sich überall für einen Staatsrat ausgibt. Daher bitte ich Sie, eine öffentliche Aufforderung an das Publikum zu richten. Man möge sie wieder einfangen und mir auf dem schnellsten Wege wieder zustellen. Urteilen Sie doch selbst. Wie soll ich denn ohne einen so weithin sichtbaren Körperteil auskommen? Damit verhält es sich nicht so wie etwa mit einer kleinen Zehe. Der Fuß steckt im Stiefel. Und wenn mir eine kleine Zehe fehlt, so sieht es niemand. Donnerstags bin ich immer bei der Staatsrätin Tschechtajowa zu Gast. Und auch die Staatskapitänin Podotschina mit ihrer reizenden Tochter gehört zu meinen intimen Bekannten. Urteilen Sie doch selbst, wie ich da so ganz ohne ich. Ich kann mich aber Ihnen gar nicht mehr zeigen. Nein. Ich kann eine solche Bekanntmachung nicht in die Zeitung einrücken lassen. Wieso? Warum denn nicht? Ja, das ist nun einmal so. Der gute Ruf der Zeitung könnte Schaden nehmen. Wenn da jeder Beliebige hineinschreiben würde, dass ihm seine Nase davongelaufen sei, dann... Man beklagt sich ja sowieso schon ganz allgemein über die vielen Überspanntheiten und Gerüchte, die gedruckt werden. Tja, ja, aber was hat denn mein Fall mit solchen Überspanntheiten zu tun? Ich sehe nichts Überspanntes an ihm. Ja, Ihnen selbst kommt die Sache natürlich unverdächtig vor. Aber sehen Sie mal, da gab es in der vorigen Woche etwas ganz Ähnliches. Da kam irgend so ein Beamter an, um genauso wie Sie eine Anzeige aufzugeben. Sie kostete 2 Rubel und 73 Kopeken. Des Inhalts, dass ein schwarzer Pudel davongelaufen sei. Das klingt ganz harmlos, nicht wahr? Doch dann stellte sich heraus, mit dem Pudel war der Rentmeister, ich weiß nicht mehr, welchen Institut es gemeint. Bei mir handelt es sich doch gar nicht um einen Pudel, sondern um meine eigene Nase. Das heißt also beinahe um mich selbst. Nein, ich kann solch eine Anzeige unter keinen Umständen veröffentlichen. Wenn mir aber nun wirklich meine Nase verloren gegangen ist. Ja, falls sie wirklich verloren gegangen sein sollte, so geht das die Medizin an. Es soll heute Ärzte geben, die einem eine beliebige Nase einzupflanzen verstehen. Mir scheint indessen, dass Sie ein Spaßmacher sind und der Gesellschaft einen Streich spielen wollen. Ich schwöre Ihnen bei der Heiligkeit Gottes. Aber was regen Sie sich denn auf? Im Übrigen, wenn es Ihnen nicht peinlich ist, würde ich mir die Sache gern mal ansehen. Bitte? Da sehen Sie. Oh, in der Tat höchst beachtenswert. Eine vollkommen glatte Fläche, wie ein gut ausgebackener Pfannkuchen. Wirklich, ganz unwahrscheinlich ebenmäßig. Nun, wollen Sie auch jetzt noch mit mir streiten? Sie sehen selbst, wie unmöglich es ist, dass so etwas nicht in die Zeitung kommt. Ich wäre Ihnen überaus dankbar und freue mich, dass der Zufall mir das Vergnügen Ihrer Bekanntschaft geschenkt hat. Gewiss, es ließe sich am Ende schon machen, dass ich Ihre Anzeige veröffentliche. Doch sehe ich nicht ein, was für einen Nutzen für Sie dabei herausspringen soll. Wenn Sie es unbedingt wollen, so überlassen Sie es einer gewandten Feder, den Vorfall als seltene Naturerscheinung zu beschreiben und in der Nördlichen Biene zu veröffentlichen, zu Nutz und Frommen der heranwachsenden Jugend und überhaupt zur allgemeinen Unterhaltung. Ach. Wirklich, es tut mir sehr leid, dass Ihnen diese Anekdote zugestoßen ist. Darf ich Ihnen ein wenig Schnupftabak anbieten? Das hilft gegen Kopfschmerzen und vertreibt alle Melancholie. Auch bei Hämorrhoiden soll es gute Dienste tun. Ich begreife Ihren ungebührlichen Scherz nicht. Sehen Sie denn nicht, dass mir gerade das fehlt, was zum Schnupfen notwendig ist? Zum Teufel mit Ihrem Schnupftabak! Nach diesem nicht geglückten Versuch in der Zeitungsexpedition begab sich Kowaljew zum Polizeiinspektor seines Wohnviertels. Er traf den Polizeiinspektor gerade in jenem Augenblick an, als dieser sich gähnend reckte und dachte, ach, jetzt kann man endlich 2 gute Stunden schlummern. Es war infolgedessen vorauszusehen, dass der Besuch Kowaljews ihm äußerst ungelegen kommen musste. Der Inspektor war ein eifriger Förderer aller Künste und Gewerbe, zog indessen Banknoten allem anderen vor. So eine Banknote, pflegte er zu sagen, ist eine gute Sache. Sie verlangt nicht nach Nahrung, nimmt wenig Raum ein, findet in jeder Tasche Platz und zerbricht nicht, wenn man sie fallen lässt. Er empfing Kowaljew ziemlich trocken und erklärte, jetzt nach dem Essen sei es nicht an der Zeit, langwierige Untersuchungen vorzunehmen. Die Natur selbst fordere, dass man sich mit gefülltem Magen Erholung gönne. Vor allem aber, fügte er hinzu, risse man einem anständigen Menschen nicht seine Nase aus. Das deutete er dem Kollegienassessor nicht etwa versteckt an, sondern warf es ihm geradezu ins Gesicht. Dieser unfreundliche Empfang brachte Kowaljew in solch eine Verwirrung, dass er sich auf dem Absatz umdrehte und hinausging, wobei er die Tür unsanft zufallen ließ. Es dämmerte bereits, als er nach Haus zurückkehrte. Seine Wohnung kam ihm nach all den verfehlten Unternehmungen traurig und widerwärtig vor. Im Vorzimmer sah er seinen Diener Iwan rücklings auf dem fettigen und verfleckten Ledersofa liegen, in die Luft spucken und mit großer Gewandtheit immer die gleiche Stelle an der Zimmerdecke treffen. Der Gleichmut dieses Menschen erbitterte ihn so sehr, dass er ihm seinen Hut ins Gesicht schlug. Iwan sprang ihm nu auf die Beine und half ihm diensteifrig aus dem Mantel. In seinem Zimmer warf sich der Major erschöpft und missmutig in einen Sessel. Mein Gott, mein Gott. Warum musste gerade mir solch ein Unheil widerfahren? Hätte ich einen Arm oder ein Bein verloren, alles das ließe sich noch ertragen. Doch ein Mensch ohne Nase, der Teufel mag wissen, was das ist. Weder ein Vogel noch ein Staatsbürger. Man kann ihn nur nehmen, aus dem Fenster schleudern. Wenn die Nase mir wenigstens im Kriege oder in einem Duell abgeschlagen worden wäre, oder wenn ich selber irgendwie ihren Verlust verschuldet hätte. Aber sie so, wegen nichts und wieder nichts, ganz ohne Ursache, für keinen Groschen zu verlieren. Es ist absolut unbegreiflich. Man kann irgendetwas anderes, einen Knopf, eine Uhr, einen silbernen Löffel verlieren. Aber die Nase, und noch dazu in der eigenen Wohnung. Major Kowaljew glaubte, nachdem er sich alle Umstände noch einmal überlegt hatte, der Wahrheit dadurch am nächsten zu kommen, dass er annahm, hinter alledem stecke die Stabskapitänin Patochina, die ihn mit ihrer Tochter verheiraten wollte. Er selbst hatte ja gerne mit dem hübschen Mädchen herumscharwenzelt, sich aber vor einer endgültigen Bindung gefürchtet. Und als die Stabskapitänin ihm einmal unverblümt versichert hatte, dass sie ihm ihr Töchterlein anzuvertrauen gedächte, hatte er sich mit Komplimenten loszumachen versucht und sogar erklärt, er halte sich noch für zu jung und möchte noch so seine 5 Jährchen warten, bis er das Alter von 42 Jahren erreicht haben würde. Und jetzt wollte es ihm so scheinen, dass die Stabskapitänin ihn, wahrscheinlich aus Rachsucht, ins Verderben zu stürzen trachtete. Mit Hilfe von ein paar alten Weibern dürfte sie ihn verhext haben. Denn es war nicht möglich, dass ihm jemand die Nase einfach abgeschnitten haben konnte. Niemand war bei ihm im Zimmer gewesen. Und was den Barbier Iwan Jakowlewitsch anging, so hatte dieser ihn bereits am Mittwochmorgen rasiert. Den ganzen Mittwoch aber und auch den ganzen Donnerstag hatte der Major seine Nase noch gehabt. Dessen entsann er sich sehr wohl. Überdies hätte ihn ja das Abschneiden der Nase schmerzen müssen. Ganz abgesehen davon, dass eine Wunde nie und nimmer so rasch verheilt wäre und eine derart glatte Fläche zurückgelassen hätte. Er begann, Pläne für sein Verhalten zu schmieden. Sollte er die Stabskapitänin in aller Form durch das Gericht zur Verantwortung ziehen? Oder sollte er ihr einen Besuch machen und sie Aug in Auge ihrer Untat überführen? Doch in diesem Augenblick betrat ein Besucher seine Wohnung. Ein wohlaussehender, rundwangiger Polizeibeamter mit einem nicht zu hellen und nicht zu dunklen Backenbart. Wohnt hier der Kollege Ihr Assessor Kowaljew? Bitte einzutreten. Ich bin der Major Kowaljew. Verzeihen Sie, haben Sie vielleicht irgendwie Ihre Nase zu verlieren geruht? Gewiss. So ist es. Man hat sie wiedergefunden. Was sagen Sie da? Wie? Und wieso? Durch einen seltsamen Zufall. Wir haben sie bei ihrer Abreise arretiert. Sie saß schon in einer Extrakutsche und wollte nach Riga fahren. Ach. Der Pass war auf den Namen irgendeines höheren Beamten ausgestellt. Merkwürdigerweise hielt ich selbst diese Nase zunächst für eine menschliche Persönlichkeit. Doch zum Glück hatte ich meine Brille bei mir und als ich sie aufgesetzt hatte, erkannte ich gleich, dass es sich um eine Nase handelte. Ich bin nämlich kurzsichtig und so wie Sie da vor mir stehen, kann ich weder Ihre Nase noch Ihren Bart unterscheiden. Ich sehe nur, dass Sie ein Gesicht haben. Meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, kann ebenfalls nichts sehen. Wo ist sie denn? Wo? ich eile sofort hin. Ach, beunruhigen Sie sich nicht. Ich dachte mir schon, dass Sie sie dringend brauchen würden und habe sie gleich mitgebracht. Ja. Na, und wissen Sie, was das Erstaunlichste an dieser Sache ist? Der Hauptübeltäter ist ein an der Himmelfahrtsstraße wohnhafter Schurke von Barbier, der bereits hinter Schloss und Riegel sitzt. Ich hatte ihn schon lange im Verdacht, ein Trunkenbold oder Dieb zu sein. Ihre Nase aber ist noch ganz so, wie sie war. Hier, ich habe sie hier in Papier gewickelt. Ja, ja, ja, sie ist es. Es ist haargenau meine Nase. Auch belieben Sie doch, ein Tässchen Tee mit mir zu trinken. Das wäre mir sehr angenehm. Geht aber leider ganz und gar nicht. Ich muss mich von hier gleich ins Zuchthaus verfügen, um dort nach den Rechten zu sehen. Und überhaupt so, was man so alles zu tun hat, wie sich die Lebensmittelpreise erhöht haben. Auch wohnt meine Schwiegermutter, das heißt die Mutter meiner Frau, bei uns im Hause. Und dann die Kinder, besonders der Älteste, der gibt Anlass zu Hoffnungen. Ein aufgeweckter Bursche, doch es fehlt an Geld. Geld, um ihm eine gute Bildung zuteil werden zu lassen. Ja, ja, sie ist es. Und da ist ja auch das Pustelchen auf der linken Seite, das sich gestern Abend gebildet hat. Ja, also wie gesagt, es fehlt an Geld. An Geld, das, ja. Nun, wenn ich vielleicht einen Rubel zuschießen würde. Untertänigster Diener, euer Gnaden, untertänigster Diener. Als der Polizist gegangen war, hielt Kowaljew die heimgekehrte Nase noch immer behutsam in seinen hohl aneinandergelegten Händen und betrachtete sie mit liebevoller Aufmerksamkeit. Sein Gesicht glänzte vor Freude. Doch nichts ist von Dauer in dieser Welt. Schon im nächsten Augenblick ist eine Freude nicht mehr so lebhaft wie im ersten. Im dritten nimmt sie noch mehr ab und fließt schließlich mit dem gewohnten Seelenzustand in eins zusammen. So wie die Wasserringe, die das Hereinfallen eines Steines hervorgerufen hat, am Ende spurlos wieder verschwinden. Kowaljew begann nachzudenken. Und es ging ihm langsam auf, dass die Sache ja noch gar nicht in Ordnung war. Die Nase hatte sich zwar eingefunden, doch würde sie sich wieder an der ihr zukommenden Stelle befestigen lassen. Mit dem Gefühl einer unbeschreiblichen Angst lief der Major zum Spiegel. Behutsam und umständlich presste er die Nase an ihre frühere Stelle. Doch, oh Schrecken, sie hielt nicht. Er führte sie zum Munde, wärmte sie mit seinem Atem und drückte sie wieder an die glatte Fläche zwischen den beiden Wangen. Doch sie wollte durchaus nicht anwachsen. Sie war wie von Holz und fiel mit einem dumpfen Ton, der dem Aufschlagen eines Pfropfens glich, auf die Tischplatte. Der Major schrie nach Iwan und befahl ihm, den Doktor zu holen, der im selben Hause die vornehmste Wohnung innehatte. Schon wenige Minuten darauf betrat der Doktor das Zimmer. Er fragte, wann das Unglück geschehen sei, fasste nach dem Kinn des Majors, hob sein Gesicht und versetzte mit dem Zeigefinger jener Stelle, wo sonst die Nase gesessen, solch einen Nasenstüber, dass der Major heftig zurückzuckte und mit dem Hinterkopf an die Wand knallte. Der Doktor versicherte, dass das nicht zu besagen habe, hieß dem Major ein wenig von der Wand abrücken, befahl ihm, den Kopf nach rechts zu neigen, betastete die kritische Stelle und sagte, Dann befahl er ihm, den Kopf nach links zu neigen und sagte nochmals, Schließlich versetzte er dem Major einen neuen Nasenstüber, sodass er den Kopf heftig emporriss wie ein Pferd, dessen Zähne man untersucht. Au! Das macht nichts. Und wie ist es mit der Nase? Bleiben Sie lieber, wie Sie sind. Es könnte sonst nur noch schlimmer werden. Ich könnte natürlich die Nase befestigen, meinetwegen jetzt gleich auf der Stelle. Doch ich versichere Sie, dass es Ihnen nicht gut bekommen würde. So steht es also. Was soll ich aber ohne Nase anfangen? Ich habe einen hochstehenden Bekanntenkreis. Heute Abend zum Beispiel werde ich in zwei verschiedenen Häusern erwartet. Da ist die Staatsrätin Schechtajowa und dann die Stabskapitänin Potocina. Und mit letzterer kann ich allerdings nach dem, was sie mir angetan hat, nur noch durch die Polizei verkehren. Ja, gibt es denn gar kein Mittel? Befestigen Sie mir die Nase irgendwie. Wenn es auch nicht gut aussieht, nur halten muss sie. Sollte sie in irgendeiner Situation zu wackeln beginnen, so kann ich sie ja ganz unauffällig mit der Hand stützen. Ja, natürlich könnte ich Ihre Nase wieder befestigen. Aber ich versichere Sie bei meiner Ehre, das Risiko ist zu groß. Nein, überlassen Sie sich lieber der Heilkraft der Natur. Waschen Sie die Stelle fleißig mit kaltem Wasser und Sie werden ohne Nase ebenso gesund sein, wie wenn Sie eine hätten. Die Nase selbst aber empfehle ich Ihnen in einem Gefäß mit Spiritus aufzubewahren. Nein, oder noch besser. Gießen Sie 2 Esslöffel scharfen Schnaps mit etwas angewärmtem Essig vermischt darauf. Sie können dann eine ganz hübsche Summe dafür erhalten. Nein, ich verkaufe meine Nase um keinen Preis der Welt. Lieber mag sie verfaulen. Inzwischen hatte sich das Gerücht von diesem ungewöhnlichen Ereignis in der ganzen Stadt und nicht ohne wesentliche Ausschmückungen verbreitet. Man begann zu behaupten, die Nase des Kollegien-Assessors Kowaljew pflege Punkt 3 Uhr nachmittags auf dem Newski-Prospekt spazieren zu gehen. Viele Neugierige strömten jeden Tag zusammen. Jemand äußerte einmal, er habe die Nase das Geschäft von Junker betreten sehen. Da entstand vor dem Junkerschen Laden so ein Gedränge, dass die Polizei einschreiten musste. Andere wieder munkelten, die Nase des Majors Kowaljew pflege nicht auf dem Newski-Prospekt, sondern im taurischen Park zu Lustwandeln, und zwar schon seit einer Reihe von Jahren. Als der persische Prinz Chosrew Mirza noch im taurischen Palais gewohnt, habe er sich oft genug über dieses seltsame Naturspiel gewundert. Auf dieses Gerücht hin begaben sich einige Studenten der Chirurgischen Akademie zu Studienzwecken in den Park. Eine in der ganzen Gesellschaft hochgeachtete Dame bat dem Parkaufseher in einem eigenhändigen Schreiben, die spielenden Kinder doch auf dieses seltsame Phänomen aufmerksam zu machen. Vollkommener Unsinn vermag in unserer Welt Wirklichkeit zu werden. Und zuweilen gehen Dinge vor sich, die jeder Glaubwürdigkeit entbehren. Jene Nase zum Beispiel, die in Gestalt eines Staatsrates umhergefahren war und die ganze Residenz in Aufregung versetzt hatte, befand sich auf einmal wieder, als wenn nichts geschehen wäre, an dem ihr zukommenden Platz, nämlich zwischen den beiden Wangen des Majors Kowaljew. Das ereignete sich am 7. April. Als der Major beim Aufwachen zufällig in den Spiegel schaute, sah er seine Nase. Er griff mit der Hand nach ihr. Es war seine Nase. Es fehlte nicht viel, dass Kowaljew vor Freude mit bloßen Füßen durchs ganze Zimmer getanzt wäre. Nur das Erscheinen seines Dieners Iwan hinderte ihn daran. Er ließ sich sofort Wasser bringen, wusch sich und schaute noch einmal in den Spiegel. Die Nase. Er rieb sich mit dem Taschentuch ab und schaute wieder hin. Die Nase. Teufel nochmal, dachte er. Das ist gut. Und er schnalzte mit den Fingern. In diesem Augenblick schaute der Barbier Iwan Jakowlewitsch zur Tür herein, furchtsam wie eine Katze, die gerade verprügelt worden ist, weil sie Speck gestohlen hat. Sag gleich, ob du saubere Hände hast. Sie sind sauber. Du schwindelst. Bei Gott, Herr, sie sind sauber. Dann los. Iwan Jakowlewitsch legte dem Major das Rasiertuch um und hatte schon im nächsten Augenblick das Kinn und das ganze Gesicht gleichsam in Schlagsahne verwandelt. Sieh mal einer an, dachte der Barbier, betrachtete die Nase und drehte den Kopf des Majors auf die andere Seite, um sie auch von dort aus zu bestaunen. Nein, da ist sie ja wieder. Man möchte es kaum glauben, setzte er seine Gedanken fort und sah die Nase immer wieder von Neuem nachdenklich an. Endlich hob er langsam und mit der größten nur denkbaren Vorsicht 2 Finger, um die Nase ganz an der Spitze festzuhalten. Das war so das System des Barbiers Iwan Jakowlewitsch. Na, sieh dich doch vor. Zu Befehl, Herr Major. Warum hast du dich übrigens so lange nicht blicken lassen? Es gab Zwischenfälle, Herr Major. So. Zwischenfälle. Weißt du, was ich glaube, Iwan Jakowlewitsch? Du warst hinter Schloss und Riegel. Das sagen die Leute. Aber es ist eine üble Verleumdung. Sagt man doch auch von Ihnen, Herr Major, Sie hätten Ihre Nase verloren. So? Sagt man das? Und was hältst du davon? Nichts. Habe ich doch den Beweis des Gegenteils in der Hand. Als der Barbier gegangen war, kleidete sich Kowaljew rasch an, nahm eine Droschke und fuhr in eine Konditorei. Beim Eintreten schaute er in einen Spiegel. Die Nase war noch immer da. Erfreut wandte er sich um und musterte blinzelnden Blickes und mit einem etwas satirischen Gesichtsausdruck zwei Offiziere. Einer von ihnen hatte eine Nase nicht viel größer als einen Westenknopf. Kurz darauf kam ihm auf der Promenade die Stabskapitänin Patochina mit ihrer Tochter entgegen. Er verneigte sich und wurde von ihnen mit freudigen Ausrufen begrüßt, was ihm bewies, dass er nichts Schadhaftes an sich hatte. Er unterhielt sich ziemlich lange mit ihnen, zog absichtlich seine Tabatiere hervor, stopfte sich beide Nasenlöcher mit Schnupftabak voll und dachte dabei, ja, seht's euch nur an, ihr Hühnervolk, das Töchterchen heirate ich trotzdem nicht. Sonst, pour amour, bitteschön, jederzeit. Von da an sah man den Major Kowaljew wie früher, als wenn nichts gewesen wäre, auf dem Jewski-Prospekt herumflanieren und konnte ihn in den Theatern und auch sonst überall antreffen. Er war stets bei bestem Humor, zeigte ein liebenswürdiges Lächeln und lief allen hübschen Frauenzimmern nach. Seine Nase saß ihm fest im Gesicht und ließ nie die Vermutung aufkommen, dass sie jemals Seitenwege eingeschlagen hätte. Das also ist die befremdliche Geschichte, die sich in Petersburg zugetragen hat. Erst jetzt, da wir das Ganze überblicken können, sehen wir, dass sie manches Unwahrscheinliche enthält. Noch ganz abgesehen von der Abspaltung einer Nase von dem ihr zugehörigen Gesicht und ihrer bestürzenden Verselbstständigung in Gestalt eines Staatsrates, wie konnte Kowaljew auf den monströsen Einfall kommen, sie durch eine Zeitungsanzeige suchen zu lassen? Ich sage das nicht, weil mir solch eine Anzeige etwas zu teuer vorkäme. Ich bin durchaus nicht geizig. Aber ich halte es für unpassend, ungeschickt, unschön. Und dann, wie war die Nase in das frische Brot geraten? Und wie ist der Barbier Iwan Jakowlewitsch in all das verwickelt? Nein, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz und gar nicht. Das Befremdlichste und Unverständlichste aber scheint mir, dass ein Schriftsteller überhaupt auf solch einen Vorwurf verfallen kann. Ich muss gestehen, dass das zu hoch für mich ist. Das ist ja, als wenn... Nein, ich verstehe es nicht. Denn erstens hat das Vaterland nicht den geringsten Nutzen davon und zweitens springt auch sonst kein Vorteil dabei heraus. Kurz, ich weiß nicht, wozu das alles. Indessen, trotz alledem und obwohl man dieses und jenes und auch noch ein drittes zugeben kann und vielleicht sogar... Ja, wo gibt es denn aber keine Unsinnigkeiten? Was man gegen diese Geschichte auch einwenden mag, irgendetwas ist an ihr dran. Redet, was ihr wollt. Solche Dinge kommen vor. Zwar selten, aber sie kommen vor. NDR 3 Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie Die Nase von Nikolai Gogol. Für den Funk bearbeitet von Günter Eich. Eine Aufnahme von 1956. Die Sprecher waren Heinz Klevenow, Ludwig Anschütz, Kurt Erhardt, Margot Bieler und andere. Regie Heinrich Koch, Redaktion Hanjo Kesting. Im nächsten Radiomuseum können Sie unter dem Titel Musik, mein Leben, Gespräche mit Arthur Rubinstein hören. Meine Damen und Herren, auf NDR 3 folgt nun die Sendung Notturno. Heute mit der Sonate in S-Dur für Violine und Klavier Opus 18 von Richard Strauss. Sie hat die Sätze Allegro ma non troppo, Improvisation Andante cantabile, Finale Andante allegro. Hören Sie Ulf Hölscher Violine und Karl Engel Klavier.